Du Schatzi. Was denn? Ich bin so fertig. Warum denn? Ich bin so satt, ich will kein Blatt. Hättest du Lust auf ein bisschen Musik? Musik? Ja, die neue Platte von Michael Bublé ist raus. Voll schön. Könnten wir auf Spotify runterladen, oder? Bitte, ich will Literatur. Gute Literatur. Wie Literatur? Gute Literatur. Du hast gesagt, du hast Bücher. Aber ich mag Literatur. Gute Literatur zu fairen Preisen möchte ich. Was soll man denn da machen? Sowas gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht schau doch mal ins Programmheft. Okay, warte mal. Ja, hier läuft, was ist das denn? Eisenbad und Meißendraht? Das Magazin für Eigenart? Oh, das klingt ja scheiße. Mensch, Schatz, wollen wir denen nicht mal eine Chance geben? Ach Gott, ja, mach an, komm. Okay. Eisenbad und Meißendraht. Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart und Magdalena Meißendraht. Das Magazin für Eigenart. Nochmal. Eisenbart und Meißendraht. Das Magazin für Eigenart. Coole Literatur, nice interpretiert. Cool Literatur. Nice interpretiert. Eisenbart und Meißendraht. Das Magazin das für Eigenart. Vielleicht wird's gut. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Eisenbart und Meißendraht, die Sendung für die Eigenart. Im Studio für Sie heute Abend bin ich. Entschuldigung, ich glaube, dass der Titel der Sendung, in die Sie mich hier eingeladen haben, die wir zusammen ab sofort jeden Monat an dieser Stelle machen, heißt, glaube ich, der Untertitel ist anders. Ich glaube, es ist das Magazin für Eigenart, glaube ich. Oh. Ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt. Oh. Finde ich jetzt ein bisschen. Das tut mir leid, da hat sich wohl dann der Fehlerteufel eingeschlichen in unsere Redaktion. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber vielen Dank für den Hinweis. Es heißt natürlich Eisenbart und Meißendraht, das Magazin für Eigenart. Vielen Dank. Dann kann ich den Programmpunkt ja schon mal von der Liste streichen. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört zu meinem heutigen oder auch sonst immer Studiogast, Professor Dr. Hartmut K. Eisenbart. Für die, die ihn nicht kennen, er wurde 1934 in Riga geboren. Riga, das wissen die wenigsten oder die meisten, je nach Standpunkt, befindet sich in Lettland. Viele erinnern sich noch an seine Promotion von 1953 an der Una Rabelais-Universität mit dem Titel Erasmus zu Röffershagen, Weltdichter oder Scharlatan, raten Sie mal. Röffershagen heißt der gute Mann. Ja. Ich bin ein bisschen durch den Wind, es tut mir leid. Ja, da muss man sich halt vorbereiten. Ne? Ich habe mich auch freigemacht für diese Sendung. Haben Sie sich freigemacht? Da müssen wir hinter den Kulissen nochmal drüber reden. Frau Meißendraht. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin total durch den Wind. Das ist meine erste Sendung heute. Mein Name ist übrigens Magdalena Meißendraht. Ich bin hier angestellt, um die Praktikanten zu betreuen. Und man hat mir jetzt eben auch einen kleinen Sendeplatz am Sonntag zugelassen. Und mir. Und natürlich dem Herrn Dr. Hartmut K. Eisenbart. Und meine erste Frage an Sie, Herr Eisenbart, wäre, wofür steht das K in Ihrem Namen eigentlich? Ja, das ist mir ein bisschen unangenehm. Heutzutage kann man diesen Namen nicht mehr so gerne vergeben. Meine Eltern, ich bin, wie Sie schon genannt haben, ich bin Jahrgang 34. Und meine Eltern waren sehr, sehr experimentell eingestellt. Und das K steht für Kevin. Ja, in Lettland, da herrschen ja auch andere Regeln. Meine Eltern sind deutsch. Lettland war damals quasi, hat noch zu Deutschland gehört. Ach so. Ich finde es unmöglich, wie sie mich hier abkanzeln. Ach so, entschuldige. Mensch, es tut mir leid, Herr Eisenbart. Wir versuchen das in Zukunft besser zu gestalten. Ja, Sie versuchen in Zukunft besser zu sein und dann können wir so auch arbeiten. Ja, dann machen wir das doch so. Ja, bitte. Okay, also das, vielen Dank für den Hinweis, Herr Eisenbart. Das Aufregerthema, der Aufhänger des Monats steht jetzt auf dem Programm. Wir haben ein Gedicht zu besprechen. Viele erinnern sich, es gab einen großen Aufruhr an einer Hochschule, weil doch ein Graffito an die Wand gemalt war mit einem Gedicht von dem Herrn Eugen Gomringer. Es ist ein spanisches Gedicht. Herr Eisenbart, Sie waren schon mal in Spanien, oder? Ja, ich war einmal in Spanien. Das war 1960. Da habe ich dort Urlaub gemacht. Und um mich darauf vorzubereiten, habe ich natürlich Spanisch studiert. Ach so. Ja. Ach so. Also ich habe am Lehrstuhl in der Rabelais-Uni, Rabelais sagt Ihnen bestimmt auch wieder nichts. Ich freue mich trotzdem jetzt mit Ihnen in diesem Studio zu sitzen. An der Uni habe ich 8 Semester Spanisch studiert, um mich auf diese Studienreise vorzubereiten. Ja, ich freue mich auch, mit Ihnen im Studio zu sitzen. Würden Sie uns das Gedicht vielleicht vortragen? Gerne. Also ich werde dann, nein, Sie werden bitte einfach mal fortfahren im Originaltext mit deutschen Untertiteln. Ja, die Untertitel machen dann Sie oder wird das nachträglich hier mit einem Grammophon eingespielt oder? Lassen Sie sich überraschen. Gut. Avenidas. Alleen? Eugen Gomringer. Von Eugen Gomringer. Avenidas. Alleen. Avenidas y Flores. Alleen und Blumen. Flores. Blumen. Flores y mujeres. Blumen und Mädchen. Avenidas. Alleen. Avenidas y mujeres. Alleen und. Avenidas y Flores y mujeres. Alleen und Blumen Admirador. Und Mädchen und ein Verehrer. Ja, dieses Gedicht hat ja für Aufruhr gesorgt und ich kann das natürlich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Wie, warum? Naja, es ist ja nun mal so, dass in diesem Gedicht Blumen mit Frauen und Mädchen und alles in einen Topf geworfen wenn wird. Sie und das dann so, ja, wenn Sie das so verstehen wollen, dann ist es wohl ein Problem für Sie. Aber erklären Sie doch mal Ihre Sicht auf das Gedicht. Was sagt es für Sie aus, wenn es nicht Objektifizierung von weiblichen Geschöpfen ist? Es geht da ganz klar um konkrete Poesie. Bei Eugen Gomringer ist ziemlich klar, erstes Schlagwort, konkrete Poesie. Und es geht hier konkret um Avenidas, was so viel heißt wie Alleen, um Blumen, um Frauen, nicht wie Mädchen, wie Sie es übersetzt haben. Das war beschämend und es geht um einen Bewunderer, der Bewunderer bewundert. Das ist die Aufgabe des Bewunderers. Hier hustet jemand im Nebenzimmer, finde ich heute wirklich, daran müssen wir noch was ändern, wie hier aufgenommen wird. Das hat die Bewunderung an sich nicht schon einen gewissen aggressiven Touch? Nein, also ich kann zum Beispiel bewundern, wie meine Frau die Wäsche macht zum Beispiel. Oder wie meine Frau das Essen kocht. Das ich koche auch ganz gerne, aber trotzdem möchte ich nicht von Sie Ihnen bewundert auch, werden. Können Sie gerne mal zum Beispiel Pilzragout. Hier bei Radio Pilzragout. Pilzragout. Noch ein schönes, saftiges Schnitzel dabei. Dann ach nein, da. Schnitzel, da kriege ich immer Sodbrennen von. Ja, jedenfalls kann das natürlich verstehen, dass die gendersüchtige Gemeinde, diese Generation, die völlig verweichlicht ist und sich über Frauen in Gedichten aufregen, kann ich mir vorstellen, dass die dieses Gedicht nicht an ihrer Hochschule lesen wollen. Ich lese das sehr gerne. Ich bin selten in Berlin, deswegen macht es mir eigentlich wenig aus, wenn das Gedicht dann nicht mehr steht. Aber in Berlin gibt es auch Alleen. Da gibt es Alleen, es gibt auch Frauen und Blumen und sicher viele, viele Bewunderer. Hm. Jetzt nochmal die Nachfrage, die kritische. Finden Sie nicht, also abgesehen von der Gender-Thematik, finden Sie nicht, dass das Gedicht nicht so ganz der Oberförster ist? Ich glaube, Sie meinen Oberbörner. Ist vielleicht. Ist da in der Redaktion etwas schiefgelaufen? Kann das sein? Ich weiß nicht. Ich muss mal kurz... tut mir leid. Es tut mir furchtbar leid. Da hat sich wohl... hat sich der Fehlerteufel erneut eingeschlichen. Ja, erneut. Ja, ich meinte natürlich der Oberbörner. Finden Sie nicht, dass das Gedicht an sich auf der Strecke bleibt im Vergleich zu einem Hölderlin oder einem Hölderlin hin oder her, aber es geht hier ja ganz klar um die Arbeit von Herrn Gommeringer. Er hat sich da viel Mühe gegeben, bestimmt. Es sind knapp 14 Wörter. Da dafür Zeilengeld zu kassieren, das ist natürlich schön, das macht Spaß. Er hat es gut gemacht, finde ich. Und was da wieder reininterpretiert wird, das ist, glaube ich, eher, das sind die Fehler in den Köpfen der Leser, die sich jetzt aufregen. Also Sie unterstellen allen Lesern, dass sie quasi einen Fehler im Kopf haben. Die wollen den Gommeringer kaputt machen und vernichten und auslöschen. Aber gehört nicht ein Mensch, der... Bei uns damals war das noch anders. Wo? In Lettland. 34, in Riga, im Großdeutschen Reich. Da war das noch ganz anders. Wir kommen zum nächsten Thema. Sie haben auch... Empörendes. Sie haben einen Text mitgebracht. Hier mit Literatur. Wir sind ja hier im Zirkel, Herr Eisenbart. Wir sind im Zirkel. Ja. Wir sind für den Diskurs hier. Schreiben Sie sich das bitte hinter Ihre grünen Ohren. Gut, das... Aber ich bin trotzdem froh, Sie im Studio zu haben. Ich bin auch froh, dass wir das zusammen machen können. Es ist nur, ich entschuldigen Sie, dass da ein bisschen das Temperament mit mir durchgegangen ist. Sie waren ja mal in Spanien gewesen. Ich war in Verstehe Spanien. Verstehe ich. Ich finde das auch ja. ansprechend auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ich habe viele Texte mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wohin. Wollen wir uns einen Text mal anhören vielleicht? Welchen? Welchen haben Sie denn im Gepäck? Strudel. Ich habe... Pardon. Entschuldigung, es ist sehr trocken hier. Die Luft ist sehr, sehr trocken. Darf ich mir vielleicht einen Tee mit Schuss einschenken? Vielleicht. Ich weiß, hier ist... Ja. Das Verbot. Sie dürfen vielleicht. Darf ich mir vielleicht... Sie dürfen vielleicht. Sie dürfen sich vielleicht einen Tee mit Schuss anbieten. Dankeschön. Bitteschön. Der Text, den wir hören, während ich einen kurzen Ausflug in die Küche mache, heißt Musikhandlungshaltestelle und ist von Federico Sanchez y Camión. Musikhandlungshaltestelle warte ich auf Miguel, der nicht da ist. Und neuer Schlitten, Großmodul, Casablanca. Erinnerst du dich? Das war 78 an der Sternwarte. Eine seltsame Geschichte. In der Musikhandlung passiert eine Strophe die nächste. Und eine Refrain. Wellenrausch, Dudu. Guck auf Eject, gib mir das Tape. Rück ins Bicicletta ist Musik. Wo ist Modul? Cool. Musikhandelhaltestelle ist der zweite Durchlauf mit einem seltsamen Glanz. Da wartest du, Hotel, Hotel. Spiel das Band zurück. Gagadudu. Musikhandlungshaltestelle ist ein Zeitraum, der sich vorwärts und rückwärts dreht. Großmodul, Joël. Alles möglich, möglich. Einen gesetzlosen Musikhandelsender hören, wenn ich in der Musikhandlung, in einer Rock'n'Roll-Zeit, und warte auf Miguel, der nicht auf Band ist. Mein neues Leben. Erinnerst du dich? So 1978 in der Sternwarte. Eine seltsame Geschichte. Alte Stelle Musikhandlung ist ein Zeitraum, in dem wir nach vorne und zurückfahren. Chulo, Shred. Rockins Fahrrad ist Musik in meinen Ohren. Gagadudu. Da treffen wir uns in seltenem Glanz. Alles ist möglich. Möglich. Hör. Hör die Musikhandlungsstelle. Eine Musikhandlungsstation hören bedeutet sein. Bedeutet sein. Ich bin in einem Musikhandlungssender und warte auf Miguel. Bist du da? Spiel das Mann zurück. Cool. Bonner Schlitten. Wellenrausch. Vorbei, vorbei. Wo ist dein Harmonium? Erinnerst du dich? Es war 1978. Alles möglich, möglich. Das ist eine seltsame Story. Die Sternwarte. Gesetzloser Timecode, da treffen wir uns. Musikhandlungshaltestelle ist ein Ort, da wir tun können, was wir tun wollen. Rock ins Fahrrad in den Ohren. Drück auf Eject und gib mir das Tape. Wer ist der Empfänger? An der Sternwarte. Bist du der Refrain? Alles ist möglich, möglich. Jouette, cool. Passierende Strophe. Kleinstadt, wo du willst. Die Musikhandelsstelle ist eine zweite Piratenzeit. Mit einem seltsamen Überzug. Na warte, großes Modul. Was läuft im Hotel? Joaquin? Eine Musikhandlungsstelle hören, clandestino, gesetzlos. Bedeutet zu sein, gesetzlos. Ich bin in einem großen Modul und ich warte auf eine Musikhandlungshaltestelle. Chulo. Wer auch immer, ist nicht da. Nimm ein Bad, Wellenrausch. 1978. Ich bin in einer Musikhandlungshaltestelle und ich warte auf ein Großmodul. Kleinstadt Vaudeville. Eine Musikhandlungshaltestelle ist eine Station, an der wir vor- und zurückfahren können, aber auf Hawkins Fahrrad sitzen bleiben. Erinnerst du dich? Drück auf EJ. Sternwarte an der Handlungshaltestelle. Ich warte auf Miguel in einer neuen Strophe. Radio Motel. Hawkins Bicyclette ist Musik in meinen Ohren. Vor und zurück. Eine Musikhandlung ist ein zweiter Beutezug von seltenem Glanz. Gagadudu. Ich höre. Eine Stimme der Stadt. Ich höre. Eine Musikhandlungshaltestelle aus der Vorstadt. Gesetzlos. Gesetzlos. Brandauer Schlitten. Ein Refrain. Rein und raus, bist du. Ja, Herr, wir sind immer noch, hier ist immer noch, Entschuldigung. Ja, liebe Zuhörer, hier ist immer noch Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Herr Eisenbart, Sie als Literatur... Dr. Eisenbart, bitte. Dr. Hartmut K. Eisenbart, Sie als Literaturfetischist, haben Sie das Gefühl... Die Literatur steckt in einer Krise. Wir haben vorhin über ein Gedicht gesprochen, was zerredet wurde in Ihren Augen. Ist die Literatur noch zu retten? Ja, ich finde die Fragestellung allein schon höchst fragwürdig, denn Literatur muss ja nicht zu retten sein, sie muss nur sein eigentlich. Also Literatur ist die ganze Zeit und ist überall und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Die Frage ist, ob die Menschheit noch zu retten ist, ob die Rezeptoren noch zu retten sind. Wo? Die Leser, die nicht mehr lesen. Wo? Die quasi. Wo? Wollten Sie was sagen? Frau Meisendraht, wollten Sie was sagen? Ich wollte fragen, wo finden Sie, wo konsumieren Sie, wo trinken Sie Ihre Literatur am liebsten? Natürlich freue ich mich, wenn ich zu Hause lesen kann, denn das bedeutet, dass ich endlich mal wieder Zeit habe. Lesen Sie auf dem Klo? Diese Frage möchte ich zurückstellen, bitte. Wohin? Okay, wir haben, aber ist die, ich hab's in, Sie haben mich in ein Aus patrouilliert. Ich merke es. Und ich bin auf dem Abstellgleis gelandet. Ich wollte nur sagen, viele Menschen konsumieren ja Literatur auf dem Klo. Und da gibt's ja die alte Geschichte von, legt man ihnen etwas hin, ein kleines Witzebüchlein zum Beispiel oder ein Weltatlas oder manche bedienen sich ja dann auch an Seifenspendedosen und dergleichen mehr. Haben Sie auf dem Klo Literatur liegen? Im Klo? In der Toilette? Ja, als Literatur würde ich das nicht bezeichnen, aber wer lesen mag, der kann sicherlich eine Flasche WC-Ente oder sowas durchlesen oder das Atta oder sowas in die Hand nehmen und lesen, wer das unbedingt beim Verrichten seiner Notdurft machen möchte. Aber ich werde jetzt den Teufel tun und jemanden mein Faksimile von Zettels Traum von Arno Schmidt zum Beispiel hinstellen. Das dafür ist Literatur nicht gemacht. Aber Sie meinten doch gerade eben, Literatur muss sich nicht vor dem Untergang retten. Literatur ist im Seienden immanent, ja. Quasi. Wenn Sie wollen, dann ist auch die Notdurft ein literarischer Vorgang. Denn dort wird das verarbeitet, was man den Tag über zu sich genommen hat, und das ist letztendlich nichts anderes als ein, sagen wir, es ist ein literarischer Vorgang, wenn Sie die Verdauung und die, ja, den Toilettengang. Ist das bei Ihnen gehaltvoll? Sicherlich, meine Frau kocht sehr gut. Ich bin glücklich, dass wir immer noch zusammen sind. Ich bin übrigens froh, dass Sie im Studio sind bei mir. Das freut mich auch wirklich sehr, dass es heute funktioniert hat. Und nachdem wir die ersten Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt haben, freue ich mich wirklich auch sehr auf dieses Projekt. Aber ich möchte Sie darum bitten, solche Flirtversuche zu unterlassen. Machen Sie mir bitte keine Avancen. Ich bin sehr glücklich mit meiner Frau Gerda. Wir wohnen ja hier in der Nähe. Wir haben ein kleines Häuschen am Rand von Erlangen. Es ist dort beschaulich. Dort ist ein Wald, wo sich ab und zu ein kleines Rehkitz verirrt. Und dann ist das schon... Ja, es ist, man kann sagen, ich führe ein gehaltvolles Leben. Und da gehört sicher auch die Notdurft dazu. Sehr schön. Wollen Sie etwas hören? Ja, ich glaube, Sie haben auch etwas mitgebracht. Ich würde gerne aus meinem Fundus etwas vortragen. Ah, Sie schreiben selbst. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das mit dem Notdurft sehr gut vergleichen. Deswegen habe ich ja gefragt. Sozusagen, es muss raus. Es manchmal muss einfach noch. Raus. Es ja. Muss. Sie kennen das bestimmt, oder? Verzeihen Sie mir den kleinen Jokus. Okay, also. Nun, die Geschichte, sie hat noch keinen Titel. Sie können sich Wussten vielleicht... Wussten Sie eigentlich, dass Jokus das Wort ist, das sich ins deutsche Jux verirrt hat? Nein. Das sehen Sie mal, das lateinische Nein. Jokus... Ich bin nämlich auch Humanist. Ich habe natürlich sämtliche alten Sprachen gelernt. Auch Griechisch? Und Griechisch. Selbstverständlich Sie können Griechisch. Sagen Sie mal etwas Griechisches. Tetelestai. Ah. Ja, es ist vollbracht. Die letzten Worte unseres Herrn Jesus Christus, bevor er sein Leben ausgehaucht hat können am Sie, Kreuze. Aber wenn ich Golgatha. Jetzt schon einen... Ach, ich bin ja ganz aufgeregt. Ich habe ja einen Griechisch-Spezialist. Ich bin nämlich auch gerne beim Griechen. Ja. Und der hat letztens was zu mir gesagt. Jetzt warten Sie mal. Bitte helfen Sie mir bei der Übersetzung. Gnoti Seauton. Das ist Neugriechisch und das gehört nicht zu den humanistischen Sprachen. Das tut mir jetzt leid, da haben Sie sich leider vertan. Diese beiden Sprachen haben nichts miteinander gemein. Es gibt noch einige ferne Inseln auf dem griechischen Halbkontinent, wo noch Altgriechisch tatsächlich gesprochen wird. Aber das sind Sphären, in die Sie wahrscheinlich nicht mehr voranschreiten dürfen. Also bleiben Sie mir diese Übersetzung schuldig. Ja, da müssen Sie halt zu einer Übersetzungsschule gehen oder in das Internet hineinschreiben, was das wohl heißt. In ihrem Alter benutzt man ja sowas wie unser eins damals, wie die Bibel verwendet haben. Es fing alles mit den Motten an. Er brachte es einfach nicht übers Herz, die eine kleine Motte zu erschlagen, die da so nebenbei in seine Wohnung geflattert kam. Er blinzelte ihr sogar noch zu und nannte sie liebevoll Fred. Tatsächlich kam Fred nicht allein. Er hatte seine Verlobte im Schlepptau. Die Wohnung gefiel den beiden sehr und da sie ohnehin auf der Suche nach einer neuen Bleibe waren, blieben sie. Das Mehl begann zu leben, der Reis begann zu leben, ja sogar die leeren Amazon, Dried Bark, Kartons neben dem Stapel von Anzeigenblättern, die er jeden Sonntag gewissenhaft aus seinem Briefkasten fischte, auch sie begannen zu leben. Und so lebte das ganze Zimmer. Seiner Meinung nach war nun aber doch etwas viel Leben in der Bude. Er wollte seine geliebte Ruhe zurück. Dazu gab es einen simplen Plan in seinem Kopf. Er musste Dustin gewähren lassen. Dustin, das war sein Erzfeind. So sehr er auch Tiere liebte, Spinnen hasste er. Doch nun musste er es zulassen, dass Dustin sich vermehrte. Und so ward es. Aus dem weißen, klebrigen Haufen, so sehr er auch Tiere liebte, Spinnen hasste er. Doch nun musste er es zulassen, dass Dustin sich vermehrte. Und so ward es. Aus den weißen, klebrigen Haufen, die Dustin in der Wohnung hinterließ, wurde eine große Horde kleiner Dustins. Sie bevölkerten die Gratiszeitungen, die Amazon, Trademark, Kartons, den Reis und ja, sie bevölkerten auch das Mehl. Er ekelte sich vor den Dustins, doch bald schon würde zumindest die Mottenplage vorüber sein. Er räumte einige Stapel des durchweichten Zeitungspapiers, nanu, woher kommt denn das ganze Wasser her, zur Seite und legte sich schlafen. Die Kinder von Fred wollten sich verpuppen und kletterten dazu die Wände hoch. Sie nahmen die beigen Gardinen ein und schenkten ihnen ein lebendes Muster. Doch die Dustin-Crew war schon zur Stelle und war auf Konsum aus. Die Schlacht hatte begonnen. Es war ein Gemetzel. Es war ein Gemetzel. Yay! Irgendwie war die Situation außer Kontrolle geraten. Die Motten waren weg. Dustin und seine Homies waren noch da. Er wollte sich im Hinterkopf kratzen, aber er konnte es nicht. Alles klebte. Thank you. Das war Magdalena Meisendraht mit einem Text aus ihrem eigenen Opus. Gibt es einen Titel für diesen Text? Nein, ich würde mich freuen, wenn, wenn sich einer finden würde, aber er kommt einfach nicht zu mir. Gut. Ist ja auch kein Problem. Ja, es gibt ja viele Texte, die ohne Titel geblieben sind. Bei den meisten steht dann ohne Titel da. Oder O.T. O.T. Oder ich habe auch ein Gedicht dabei, das ein gleiches oder ein anderes heißt. Das gibt es dann auch. Das ist dann, wenn es mit dem Thema des vorherigen Gedichts übereinstimmt oder in demselben Gemütszustand geschrieben wurde, dann schreibt man gerne ein gleiches oder ein anderes. Aber in Ihrem Fall, Sie haben ja vorher noch keinen Text gelesen, deswegen wäre in diesem Fall ein anderes auch nicht so zielführend gewesen. Ist es erlaubt, im Kulturbetrieb seine Werke einfach darauf zu bestehen, dass nichts abgedruckt wird als Titel? Ist das erlaubt? Oder kommt dann die Polizei und sagt, Sie sind verhaftet wegen kein Titel? Das wird normalerweise vom Lektorat übernommen. Da wird dann einfach der erste Vers als Gedichttitel zum Beispiel übernommen. Aber fänden Sie es nicht auch, also ich fände das wahnsinnig aufregend, in einer Galerie zu stehen und dann ist dann kein Titel. Dann steht dann 12x12 Zentimeter Leinwand auf Öl zum Beispiel und dann hängt Öl aber kein Bild. Nein, Leinwand auf Öl zum Beispiel. Man kann ja auch mal ein bisschen spielen. Die Rückseite bemalen oder was? Die Leinwand, man kann mit die Ölfarbe mit Leinwand bekleben. Auf die Leinwand, meine ich. Zum Beispiel, ich sag doch bloß, was ich denn nur sagen will, ist doch, wäre es nicht wahnsinnig spannend, in einer Galerie zu stehen und oder ein Fetzen. Jetzt muss ich mal ein bisschen spotten über das, was Sie sagen. Das Leinwand auf Öl, da stelle ich mir so vor, dass da so ein Fetzen, sagen wir quadratisch oder rechteckig, Leinwand in einer Tonne schwimmt, in der Öl drin ist. Lachen Sie nur. Sie werden sich noch wundern, wenn Sie in der Galerie stehen und mein Werk betrachten. Da freue ich mich schon drauf. Und wir kommen gleich zum nächsten Aufhängerthema. The Fatberg. Haben Sie davon gehört? Ja, das ist diese Naturkatastrophe, die letztes Jahr in den Vereinigten Staaten irgendwo ausgebrochen ist und die nun ausgestellt wird sogar. Vereinigte Staaten, da sind Sie wohl etwas auf dem Holzweg. Das war, glaube ich, in den Vereinigten Staaten von... Sie haben nicht recht. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Es war in London. Vereinigten Staaten von London. Vielleicht in New England, vielleicht. Um an die Frage anzuschließen, glauben Sie, die Kunst braucht eine Rettung? Die Kunst braucht einen großen, jemand, der mal durchwischt durch die Galerie und die Fettberge dieser Welt entschlackt. Also ich halte das eigentlich mit dem erweiterten Kunstbegriff. Für mich ist eigentlich alles Kunst, was nicht Natur ist, alles was Kultur ist, ist auch Kunst. Und deswegen sowas wie dieser Fettberg, der aus Bratfett, Windeln und anderem ekelerregenden Kondomen. Zeug zusammen. Kondome zum Beispiel, Präservative. Präservative. Was? Sie nennen das Kondom. Ach so. Ich sag dazu Präservative. Ist das wieder aus so einer alten Sprache? Ja, und das ist da kulminiert in einem Pfropfen. Ja, in einem Kunstwerk, sagen wir. Also wenn jetzt Joseph Beuys noch leben würde, der hätte sich wahrscheinlich geärgert, dass nicht er diesen Pfropfen in die Untergrundbahn von New York hinein gestopft hat, denn ich bin mir immer noch sicher, es war nicht in London. Das ist auf jeden Fall die Kunst benötigt. Aber finden Sie, ist das nicht, wo ist das Spannungsverhältnis für Sie zwischen Ready-Made und Fettberg? Was ist denn jetzt das schon wieder? Es ist eine Frage. Ready-Made. Ready-Made. Welche Sprache ist das nun wieder? Das ist eine Sprache, die ursprünglich aus London kommt. Ich weiß nicht, ob Sie, wissen Sie überhaupt, wo London keltisch ist? Keltisch. Es ist keltisch und bedeutet so viel wie... Ich habe schon verstanden, dass es Englisch ist, aber ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich meine, es geht um Fast Food, es geht um Fett. Ready-Made ist quasi... Können wenn man, Sie bitte Ihr Grammophon ausmachen oder was da jetzt? Es war ein Vibrationsalarm. Gut, ist mir egal. Wegen der trockenen Luft. Jedenfalls Ready-Made, wenn Sie was bestellen, beim Inder zum Beispiel, in London, ja. Dann sagt er, wollen Sie das Ready-Made. Dann können Sie es mitnehmen und verzehren, quasi on the fly. Auf der Fliege. Ja. Richtig. Und da frage ich mich, ist da ein Spannungsverhältnis, der Müll, den wir produzieren, steht der in der... Hat der eine Spannung in sich? Nein, der steht steht in keiner Spannung. Weil wir stehen ja als Zuschauer vor diesem Fettberg und sind konfrontiert mit unseren eigenen Exkrementen, um das mal deutlich genug auszudrücken. Und da fragt man sich doch... Wie kommt es dazu? Wie können wir, also ist das nicht was Gutes, wenn dann auch noch Kunst bei rauskommt, wenn wir unsere eigenen Exkremente quasi in Abfluss jagen und dann ein Museum kommt, das ausstellt, gehört uns nicht die Kunst allen? Müssen wir dann Eintritt bezahlen für ein Museum, das mit unseren Exkrementen auch noch zur Schau stellt, ausstellt. Ist das nicht vielleicht kommen sogar Sie, etwas zu mal viel, zum Punkt. Zu ich, viel gedacht bei Sie, der ganzen Sache? Ist das nicht eine verkopfte Herangehensweise an ein Müllproblem? Ist das nicht, vielleicht sogar ein wahnsinniger Austritt aus der Kirche gar, wenn man glaube, nämlich sagt, wir stellen Fett. Ich habe Ihnen in der letzten Antwort schon gesagt, dass es um das Spannungsverhältnis zwischen Natur und Kultur geht und das ist ein ganz klares Kulturprodukt, dieser Fettberg. Übrigens, ich war kürzlich auf dem Weg in diese Ausstellung, weil ich gedacht habe, ich habe gedacht, es wäre eine neue Ausstellung in Brooklyn, Hermes Fettberg. Und dann habe ich gesehen, habe ich noch in der Zeitung gelesen, dass es nicht um Hermes Fettberg geht, den großartigen Aktionskünstler aus Österreich, von dem ich schon lange nichts mehr gehört habe, aber ich mag seine Kunst sehr. Ich habe Ihnen die Frage schon mehrfach beantwortet. Jetzt können wir bitte zum nächsten Punkt übergehen. Es wird mir nämlich langsam ein bisschen fad. Haben Sie denn noch etwas, was Sie mitgebracht haben? Selbstverständlich. Entschuldigung. Ja? Darf ich mir hier meine Tabakpfeife anstecken? Vielleicht. Ist das hier erlaubt? Vielleicht. Gut. Wir hören passend zu dem Thema Fettberg ein Gedicht von Tobias Hacker. Er kommt aus Nürnberg und hat folgendes Gedicht eingesandt. Nassmüll. Feuchtes Laub der letzten Jahre, Abflussdreck mit Kringelhaaren, roter Wein und grünes Priel, Pferdeäpfel, halbverwester Ziegenkäse, abgelaufene Mayonnaise, aufgeplatzte Pfirsichdosen, eingemachte Unterhosen. Du bist alles, was ich will. Von dir bekomme ich nie zu viel. Du hast Klasse, du hast Stil. Endlich kenne ich mein Ziel. Nassmüll. Angebrochene Silberzwiebeln, umgefallener Kübel, Linseneintopf mit Petersilie, tote Eichhörnchenfamilie. Knack- und Backteig ohne Dose, alte Schweinebratensoße, ein Begriff schon durchgekaut und die alte Weißwursthaut. Fruchtzwerge und Kindersäftchen, durchgeweichtes Playboy-Heftchen, Watten, Ratten und OBs, Mullbinden aus Not-OPs. Bikini aus Rimini, ausgebrochenes Pedigree, aufgetaute Hähnchenschenkeln, Windeln von dem Pflegeenkel. Du nur gibst mir das Gefühl, dass ich in dir schlafen will. Du hast so viel Sexappeal, dich brauch ich zum Liebesspiel. Hackfleisch von 2004, halb vom Schwein, halb anderes Tier, Grieben oder Ohrenschmalz, lebe hoch, Gott erhalt's. Sehr schön. Also dieser Dichter hat sich ja sogar noch mehr Mühe gegeben als der Herr Gombringer, meinen Sie? Oder? Wie hieß noch dieser spanische Dichter mit den Alleen? Gombringer. Gombringer. Der ja, ist kein Spanier übrigens. Er war nur einmal in Spanien und hat sich das mal angeguckt. Ich glaube. Aber er hat sich nicht so viel Mühe gegeben wie der Herr Hacker. Stimmt, der Herr Hacker hat mehr Buchstaben, kennt mehr Buchstaben. Stimmt, er kennt mehr Buchstaben, er verwendet auch mehr Buchstaben, es ist deutlich. Er hat einen weitaus höheren Wortschatz als Herr Gombringer, obwohl ich weiß, dass Eugen Gombringer natürlich auch mehr Worte kennt als diese zwei, drei, die er benutzt in seinem Gedicht Avenidas. Nein, es sind sehr, sehr viele Wörter, die Tobias Hacker benutzt und das ist auf jeden Fall ein schönes Gedicht, das anscheinend nicht für diesen Fettberg geschrieben wurde, aber irgendwie habe ich mir gedacht, Mensch, Hartmut, da packst du doch mal das alte Gedicht vom Tobias aus. Super, Mensch. Sie haben aber auch Fingerspitzengefühl, muss ich sagen. Danke. Man könnte meinen, Sie sind wirklich von einem anderen Stern, wenn ich Sie so anschaue. Ja, das denken sich viele eurozentristische Geister, wie sie einer sind. Aber ich komme tatsächlich nur aus dem Ostblock, der damals noch zu Deutschland gehörte. Ne? Das ist nicht so weit. Für manche Horizonte ist es natürlich schon weit. Ist das der richtige Plural von Horizont? Horizonta? Horizonts. Horizonts. Zons. Ja. Wie dieser Schauspieler da aus Nürnberg, Joachim Horizonts. Kennen Sie den? Ich hatte das Glück, ihn mal zu treffen. Und er sagte so etwas wie toll oder so. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Schön. Aber es war ein großes Vergnügen. Ja, die Themen dieses... Themen sind Ihnen ausgegangen. Ich weiß nicht, ich blätter gerade in der Themenbox. Ja. Haben Sie, was halten Sie denn von dem Fettberg? Was ist, sehen Sie das schon wieder? Mich würde einfach mal interessieren, aus Ihrer kleingeistigen Sicht, wie man sowas sieht. Da denkt man sich bestimmt, eklig und was. Ich würde das jetzt gerne mal hören. Warten Sie, ich hole mal mein Diktiergerät raus. Das möchte ich gerne. Sie brauchen sich nicht bemühen, es wird aufgezeichnet. Ach so, ja, wir sind ja im Radio. Sie haben ein Mikrofon vor sich. Na, also ich bin ja total hin und weg gewesen. Ich war natürlich auch vor Ort in London. Aha, warum? Weil ich das in den Fettberg sehen wollte und es war wirklich erstaunlich. Der in Amerika ist. Ich war haben Sie im Fernsehen in London... Haben Sie in London Fernsehen geguckt? Es war ein beklemmendes Gefühl, vor diesem Fettberg zu stehen und ich habe mir gedacht, Mensch, wir Menschen, wir sind schon ein schlimmes Tier, wenn wir uns selber so verdrecken. Und das war sozusagen, es hat mich moralisch gereinigt. Das war quasi es war wie ein Brennnesseltee für mein Gewissen. Weil ich mir wurde klar, ich darf weniger Binden im Klo entsorgen. Ja, das sollte man sowieso nicht niemals ins Klo werfen. Ich weiß das selber von meiner Frau Gerda, die mir da eine Unterweisung gegeben hat, bitte nicht immer den Haushaltsmüll in der Toilette runterspülen. Und ich denke mal, aber das haben Sie falsch angewendet. Aus rein praktischer Sicht habe ich mir dann doch gedacht, ist das wirklich nötig, so einen großen Haufen Müll in eine wirklich schöne, also auch architektonisch schöne Galerie zu stellen? Verschandelt das nicht unsere Galerien, wenn wir jetzt anfangen, unsere Müllberge, bloß weil die Chinesen unseren Müll nicht mehr kaufen wollen, jetzt in die Galerien dieses Landes zu schlappen? Also ich hab da ein bisschen Angst und Bange, dass meine Museen damit dann eingestuhlt werden. Das Reizvolle eingestuhlt, das finde ich... finde ich ein schönes Stichwort. Dazu kommen wir später nochmal zum Einstuhlen. Aber ich finde, es tut, denke ich, der Menschheit ganz gut, mal zu sehen, was die Auswirkungen von, also was die Zivilisationskrankheit Mensch alles produziert und welche Auswirkungen das ganz, ganz klar mitten im Leben quasi, wo die aha, Leute laufen, aha, einfach 10 Meter unter dem Platz, wo sich so, die Menschheit abspielt. Ach so. Man schmeißt es in die Toilette, man spült es weg, ach so, man denkt, es ist für immer weg, es kommt direkt ins Meer, da können die Fische was damit anfangen und da schmeißen die alles Mögliche rein, irgendwelche Kaugummis oder Gummizwill oder Blumen, Fische, alles Mögliche. Was ihnen nicht mehr gefällt, da kaufen die sich ein Terrarium und schmeißen da oder halten sich da zu Hause einen Leguan. Irgendwann ist der Leguan zu groß, er ist langweilig, er stinkt, dann schmeißen die Kinder den in die Toilette und spülen den runter. Wenn die Eltern nach Hause kommen, sagen sie, wo ist der Leguan? Der Joachim zum Beispiel heißt der Leguan, stelle ich mir so vor, dass ein Kind diesen Leguan nennt. Wo ist der Joachim? Und das Kind sagt, weiß ich nicht, weil es weiß natürlich, wo der Leguan hingekommen ist, aber es traut sich nicht, vor den Eltern einzugestehen, dass es den Leguan getötet hat. Aber der Leguan ist nicht tot, Überraschung. Er schwimmt in die Kanalisation und schwimmt nicht ins Meer, denn da ist das Wasser viel zu tief. Ach so. Leguan-Füße sind sehr, sehr klein und wasserdurchlässig. Die haben keine Schwimmhäute wie andere Tiere. Zum Beispiel das Schnabeltier hat Schwimmhäute. Das Schnabeltier ist übrigens auch ein höchst interessantes Tier. Es hat ja auch einen Schnabel. Es hat einen Schnabel, ist aber ein Säugetier, also es säugt seine Jungen. Es hat einen Giftstachel an den Hinterläufen und einen Biberschwanz. Das ist in unserer Kindheit, hätte man gesagt, ein Wolpertinger. Aber natürlich gab es in unserer Kindheit auch schon Schnabeltiere. Wir hatten nur keinen Kontakt mit ihnen. Deswegen konnten wir uns... Mit mir? Nein, mit den... Es ist wirklich unangebracht, während ich spreche. Entschuldigen Sie mal, ich bin Journalistin. Ich darf ja wohl noch eine Nachfrage stellen. Sie sind vor allem mal gleichgestellt mit mir, denn diese Sendung nennt unsere beiden Namen. Und da möchte ich nochmal betonen, mein Name kommt zuerst. Also seien Sie mal nicht so forsch und unterbrechen Sie mich nicht, denn Sie haben mich völlig rausgebracht, wo ich hin wollte. Ich habe über Schnabeltiere geredet, dass das Schnabeltier natürlich in unserer Jugend auch schon existiert hat, aber nicht in unserer Lebenswirklichkeit stattgefunden hat. Und deswegen konnten wir uns ein voreiliges Urteil darüber bilden. Ist das eine kognitive Dissonanz? Das ist vor allem sture kindliche Blödheit, weil da sitzt man dann da in der Wohnstube, über einem pfeifen die Bomben und man setzt sich damit nicht auseinander, ob irgendwo auf dem australischen Kontinent Tiere leben, die sowohl Fisch als auch Fleisch, als auch Schlange oder sagen Linsen? Wir Reptil oder sowas ist. Sind Sie eigentlich Vegetarier? Nein. Wieso nicht? Nein, das kann ich. Was essen Sie am liebsten? Ich esse, ich weiß zwar nicht, was das mit Literatur zu tun haben soll, aber am liebsten esse ich Linsensuppe, die Gerda fantastisch zubereitet. Danach ein kleines Steak, danach ein großes Steak und dann noch Pudding mit Soße. Das esse ich am liebsten. Das gibt's auch heute Abend, denn heute ist ja Sonntag. Ich fuhr letztens mit einem Koch im Zug. Und der, deswegen frage ich, deswegen komme ich zur Literatur. Mhm. Der fragte mich... Da bin ich jetzt gespannt, wie Sie auf die Literatur zurückkommen. Warten Sie es mal ab. Er sprach von seinen Gerichten, die er da zubereitet. Er sprach von einem Zigarrensorbet. Er sprach von einem Tomatensoufflé, einem Reisteig aus Asien. Und seine Worte wurden zu einer großen Wolke im Zugabteil und es roch auf einmal nach Zigarrensorbet und Tomatensoufflé. Und ich war komplett begeistert von dieser Wortgewalt, dieser kleine Mensch, dieser wirklich kleine Mensch mit dieser Kochmütze auf dem Kopf auf einmal ausstrahlte und seine Worte wurden zu Gerüchen, zu Eindrücken und es war fast schon ein Madeleine-Erlebnis für mich, denn ich schmeckte auch auf einmal Zigarrensorbet und Tomatensoufflé und da kam mir der Gedanke, ist Essen nicht auch Literatur? Wenn wir jetzt schon davon hatten, dass die Ausscheidungen Literatur sind, ist da nicht das Essen auch schon an sich Literatur? Natürlich nicht umsonst, sagt man ja zu einem guten Gericht, wenn es gut zubereitet ist oder besonders schön angerichtet oder wirklich mit einer Sorgfalt gemacht wurde von dem Koch, sagt man ja oft, dieses kleine Steak ist ein Gedicht. Und deswegen habe ich jetzt, schön, dass wir doch diesen Bogen geschlagen haben, da danke ich Ihnen dafür und ich muss Ihnen wirklich jetzt zum ersten Mal in der Sendung ein großes Lob für diesen moderatorischen Bogen aussprechen. Ich habe das ja auch gelernt. Das merkt man aber selten. Ich habe zu diesem schönen Thema, Literatur und Essen, habe ich ein Gedicht dabei, das eine Speisekarte ist von einem Freund, der sich an die Kunst von François Rabelais gehalten hat. Sie erinnern sich sicher, dass ich auch an der Rabelais-Uni in Unna studiert und dissertiert habe. Und zwar geht es um, denn Sie wissen ja, François Rabelais ist der Dichter, der das Epos geschrieben hat, Gargantua und Pantagruel. Es geht um zwei Riesen, die über wahrscheinlich 10.000 Verse hin alles Mögliche in sich reinstopfen und es ist eine wahre Freude, denen zuzugucken, denn es ist ein bisschen wie zugucken, man liest zwar, aber man guckt ja auf die Buchstaben. Sind die Buchstaben dann auch groß? Weil es sind ja Riesen, die das lesen. Das sind, da haben sie nicht genau zugehört, das müssen sie noch lernen, im Gegensatz zu den Moderationen, die schon ganz gut funktionieren. Zuhören müssen sie wohl noch lernen. Aber es sind doch Riesen. Nein, die Riesen sind die Hauptakteure von Gargantua und Pantagruel. Aber die haben das doch aufgeschrieben. Nein, das war François Rabelais. Und ich werde jetzt gleich sauer, weil sie müssen sich besser vorbereiten, Frau Meisendraht. Entschuldigung, fahren Sie fort. Es ist ja auch meine Zeit, die ich mir hier genommen habe, um das hier mit Ihnen aufzunehmen, zu senden. In diesem zugegeben etwas muffigen Radiostudio, ja? Sie haben ja auch alles vollgeraucht. Ich könnte auch zu Deutschlandfunk gehen. Die haben mich angefragt. Ich hätte es nicht nötig. Welche Redaktion dann? Das war, was weiß ich, Literatur. Die haben ja nur Literatur und Politik. Ich glaube kaum, dass ich da ein guter Ansprechpartner wäre in Sachen Politik. Ich denke, es ging um die Redaktion Literatur, nehme ich an. Da könnte ich hingehen. Ich habe denen abgesagt, weil ich ihnen gesagt habe, nein, danke. Ich habe eine eigene Sendung bei Radio Z. Und da haben die gesagt, oh, ja, wenn das so ist, und haben ihr Angebot, ihr zugegeben sehr großzügiges Angebot, wieder zurückgezogen, Ihnen zuliebe. Mir zuliebe? Ja, jedenfalls. Das ist ja nett. Sie haben mich völlig vom Thema abgebracht. Sie waren bei den Riesen mit den großen Buchstaben. Genau, nicht mit den großen Buchstaben, sondern die Riesen lesen, für die Riesen sind die Buchstaben ganz normal, wenn die riesig sind. Das ist wie wenn wir ganz normale Buchstaben lesen. Das Buch ist in ganz normalen Buchstaben geschrieben. Und der nächste Dichter hat sich an dieses Epos herangewagt und hat, er schreibt seit 10 Jahren absurde Menüvorschläge oder Menüs, kann man so sagen. Hm. Und daraus möchte ich jetzt gerne etwas vorspielen. Bitteschön. Konsommé vom Ginkgo-Baum. Nur die zartesten Blätter sind gut genug, gekocht in Hasenpfote, mit Glaubersalz leicht gesalzelt. Knusprige Beerentatzen braten Schenkel honigzart, gebraten im Lavendeldirndl ganz schlicht mit Gicht. Dazu einen fruchtigen Zwetschgen-, Walnuss-, Kastanien-Hautsalat in anwesendem, erregtem Regendressing. Nüchterne Hirse-Kroketten in Rahmsoße aus der Kanalisation. Zum Nachtisch reichen wir einen Denkprozess mit Matroneneis, safranisiert. Dazu trinken Sie Wasser aus einem geeisten Boxbeutel. Guten Appetit. Was soll das jetzt sagen? Das ist ein, weil Sie gesagt haben, das mit dem Essen, dass das Literatur ist. Hier sieht man ganz deutlich, Essen kann Literatur sein und zu Literatur anstiften. Sehr gut. Sie haben auch, ich muss sagen, Sie haben sich auch wirklich im Laufe der Sendung gemausert. Sie haben Haare verloren und stehen jetzt da wie ein, ich will fast schon sagen, junger Gott. Ich finde das ein bisschen anmaßend, wie Sie mit mir hier jetzt umspringen, aber wahrscheinlich habe ich das verdient, weil ich Sie im ersten Teil der Sendung etwas gegängelt habe und an Ihnen quasi kein gerades Haar gelassen habe. Deswegen werde ich jetzt drüber hinwegsehen und möchte darauf anspielen, dass wir einen Text haben, der uns sehr viel Freude gemacht hat, von Martin Knepper aus Düsseldorf, der, wie heißt es, Facebook heißt es, Facebook-König von Düsseldorf. Das sind diese neuen Medien. Ja, Sie kennen sich da besser aus. Sie haben diesen Text aus dem Facebook herausgedruckt und wir haben den Text jetzt hier und ich bitte Sie darum, dass Sie mal auf den Knopf drücken. Wenn wir unter unseren Hörern oder in einer beliebigen anderen Gruppe von Menschen nach Autoren fragen würden, die sie mit dem Begriff Weimarer Klassik verbinden, einer Epoche, die wir einmal so präzise wie ungenau in die Zeit zwischen 1780 und 1830 legen wollen, die allermeisten würden wohl ohne zu zögern die Namen Schiller und Goethe nennen. Nach kurzem Zögern käme wohl Lessing. Irgendetwas mit einem Ring nicht? Gut, der fällt als fast eine Generation Frühgeborener eher in die Zeit der Aufklärung, ragt aber ganz knapp noch in die ominöse Klassik hinein. Schon die Namen Herder und Wieland jedoch werden viele nur noch als Straßennamen geläufig sein. Dabei bilden gerade diese beiden mit Goethe und Schiller das Kernquartett der Epoche. Herder, der als Theoretiker der Philosophie, Politik, Kulturgeschichte und vieles andere bis weit in die Zukunft beeinflussen sollte und dessen Stimmen der Völker in Liedern eine Art von Ethnopoetry die Bahnen für die Sammlungen der Brüder Grimm und der Romantik bereiten. Und Christoph Martin Wieland, eleganter Erbe Rousseaus und Voltaires, heute kaum noch gelesen, überstrahlte sein Ruhm zeitlebens selbst den Goethes. Und Freimaurer sind sie auch alle gewesen. Sie alle haben einander gekannt, geschätzt, beeinflusst, bei Banketten und in Salons zugeprostet, zuweilen auch auf manierliche Weise bekriegt. Und dann gibt es noch drei weitere Nachgeborene, die mehr oder weniger vergeblich an die Türen dieses erlauchten Kreises geklopft haben, von denen doch zwei im Nachleben und Wirken heute mindestens so präsent sind wie der Weimarer Grand mit Vieren, spielt fünf. Die Rede ist von Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist und Jean-Paul Friedrich Richter, kurz genannt Jean-Paul. Kenne ich nicht. Hölderlin, der als Schiller-Epigone begann und dessen Dichtung dann binnen eines Jahrzehnts in den Orbit abhob, wo sie den armen Kerl für den Rest seines Lebens ausgebrannt in der Obhut eines Tübinger Schreinermeisters zurückließ, Kleist, dessen grausamen Dramen und mal kühlen, mal drastischen Erzählungen den alten Goethe gänzlich befremdet zurückließen und der schon früh sein Heil im Freitod suchte. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Und dann eben dieser Jean-Paul, ein bierseliger Oberfranke aus Wunsiedel, der seine Heimatregion zeitlebens kaum verlassen hat und der es doch wie selten einer verstanden hat, die ganze Welt aus Büchern zu ziehen und durcheinandergewirbelt und neu angeordnet aufs Papier zu bannen, ein Dompteur der Fußnoten, ja selbst eine einzige Fußnote zu einer Welt, in der Närrisches neben Empfindsamen liegt, das Gelehrte neben dem Karlauer, späte Aufklärung neben früher Romantik Erschaffer einer dekonstruierten Universalenzyklopädie. Unter allen genannten vielleicht der modernste und zugleich der verstaubteste. Der allergrößten Mehrzahl der Leser, die wenigstens noch ihr Verslein Faust aufsagen können oder Schillers Ode an die Freude beim Neujahrskonzert Beethoven unterstützt bis zur vierten Zeile Text sicher mitsingen, jedenfalls ist er als gestorben zu betrachten. Wie überaus bedauerlich. Wo anfangen? Was ist wichtig auf unserem kurzen Rundgang durch dieses Kuriositätenkabinett? 1763 wird er am ersten Frühlingstag, was ihm selbst stets als schicksalsprägend erschien, als Sohn eines Lehrers und Pfarrers geboren. Umzug der Familie nach Schwarzenbach, Besuch des Gymnasiums in Hof und damit ist ein Gutteil seiner Lebensgeografie bereits abgesteckt. Der Vater stirbt, als Jean-Paul 16 ist. 1781, Beginn eines Alibi-Studiums der Theologie in Leipzig, doch zu diesem Zeitpunkt steht für ihn bereits fest, dass er Schriftsteller werden wird. Und er liest buchstäblich alles, was er in die Finger bekommt, füllt unzählige Notizklatten mit Zusammentragungen von Absonderlichem und Wissenswertem. Seine erste Satirensammlung, die Grönländischen Prozesse, werden 1783 verlegt. Nicht gerade das, was man einen Chartstürmer nennen würde. Und 1784 ist er bankrott, worauf er für einige überaus magere Jahre nach Hof zur verwitweten Mutter zurückkehrt. Und weiterhin liest, sammelt und schreibt er unablässig, bis ihm dann als 30-Jährigen, nicht mehr ganz jung für diese Zeit, der Durchbruch mit dem äußerst verwickelten Fragment eines Bildungsromans gelingt. Die unsichtbare Loge ist so völlig anders als die literarische Produktion ihrer Zeit, dass sie trotz der Tatsache, dass sie weit vor einem befriedigenden Schluss abbricht, auf zum Teil begeisterte Aufnahme stößt. So auch bei den vorgenannten Wieland und Herder. Goethe und Schiller hingegen rümpfen die schönen Näschen und werden es so zeitlebens halten. Beispielgebend nicht nur für diesen Roman-Erstling, sondern für Jean-Pauls ganze bis heute modern gebliebene Erzählweise ist, was er über eine der Personen, eine Schäferin, schreibt. Wir werden nichts mehr von ihr hören. So wird es durch das ganze Buch fortgehen. Auch seine Bücher der folgenden Jahre werden große Erfolge, etwa die Romane Hesperus oder Hundspostage oder eines der heute noch zugänglichsten Werke, Die Ehe und vieles mehr, Geschichte der Siebenkäs, mit ganzem Titel. Blumen, Frucht und Dornenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit des armen Advokaten Efst, Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschnappel, kurz Siebenkäs. Doch dann lässt nach gerade einmal 10 Jahren der Ruhm wieder nach. Der in mehreren Lieferungen zwischen 1800 und 1803 erschienene Titan, den er als sein Hauptwerk ansieht, wird ein ziemlicher Flop, obwohl oder gerade, weil er hier einen kühnen Spagat zwischen allen von ihm bespielten Stilen und Theorien, Konstellationen und Anschauungen versucht. Vor der Folie eines zuweilen etwas blutarm agierenden Personals breitet er eine Kritik des Idealismus wie des Nihilismus und aller Zwischenstufen aus. Gesellt melodramatischen Liebeshändeln eine beißenkühle Beschreibung einer Ballonfahrt bei. Gerade dieser Luftschiffer Giannozzo hat mit seiner damals noch neuartigen Vogelperspektive aus einem Ballon noch das meiste Nachleben dieses Werks entfaltet. Und auch die danach veröffentlichten Flegeljahre fallen weitgehend durch. Dabei ist diese, wie so vieles bei Jean-Paul in Franken spielende Geschichte um Wald und Wuld, bis heute eine der schönsten und heitersten Zwillingsgeschichten der Literatur. Wenn man nur eines seiner Werke lesen könnte oder wollte, meine Empfehlung ginge darauf. Kurz, Jean-Paul schreibt weiter unter zunehmend sinkendem Stern. Er wohnt inzwischen in Bayreuth. Sein Bierkonsum wie auch sein Leibesumfang nehmen ungeheuerliche Maße an. Sein letzter Roman, Der Komet, der vielsprechend die Reisen eines durchgeknallten Apothekers, der mit der Erfindung künstlicher Diamanten zu märchenhaften Ruhm kommt und einen ganzen Tross an nicht minder kauzigem Personal hinter sich versammelt, bleibt, ewig schade, unvollendet. Ein Zitat hieraus zeigt sprechend, dass Jean-Pauls Liebe zwar wohl stets den Büchern gehört hat, er diese Liebe jedoch hochgeschätzt auch in und für andere denken konnte. Das Lieben ist ja das Einzige oder Beste, was der Mensch sich nicht einbildet. 1825 stirbt Jean-Paul nahezu blind. Das Publikum ist inzwischen längst weitergegangen, in der Mehrzahl in die Arme des großen romantischen Märchenbuchs. In dieser Sendung jedoch soll es um abwegige Literatur gehen. Das trifft einerseits auf den ganzen Jean-Paul zu, dessen Werk man auch als eine einzige Abschweifung oder toll gewordene Fußnote charakterisieren könnte. Man könnte auch ein Werk der reifen Jahre heranziehen, etwa Dr. Katzenbergers Badereise, in der ein Anatom mit einem pathologischen Interesse für das Sammeln von Missgeburten die Heiratsbestrebungen seiner Tochter zu torpedieren bemüht ist. Um aber dem schwer noch das beinahe Unverständliche draufzusatteln, sei hier die Auswahl aus des Teufels Papieren genannt. Das Werk erschien weitgehend unbeachtet unter dem Pseudonym J.P. Hasus und versammelt unter dem Mäntelchen einer Manuskriptifaktion Satiren, Erzählungen und natürlich Abschweifungen aller Art. Ein großes Vorbild des jungen Jean-Paul waren englische Humoristen, allen voran Lawrence Sterns mit seinem ironisch alle Romanfiktionen durchbrechenden Tristram Shandy und vor allem Jonathan Swift, der neben dem bekannten Gulliver eine Vielzahl zum Teil drastischer Satiren hinterlassen hat. Man denke an seinen Vorschlag, die armen Leute von Irland mögen doch ihre eigenen Kinder essen, da so dem Hunger wie der Überbevölkerung zugleich Einhalt geboten werde. Nun ist Swift, als der junge Jean-Paul wie im Rausch Satire um Satire heraushaut, bereits gut 40 Jahre tot. Und den Teufelspapieren merkt man etwas von dieser Antiquiertheit an. Das ist nicht der Ton eines Goethe, der zu dieser Zeit bereits die Iphigenie und den ersten Wilhelm-Meister-Roman im Sack hat, sondern ein spätbarocker, gelehrter Aufklärungsstil, bei dessen Lektüre sicher schon zeitgenössische Leser, vielmehr aber noch wir heutigen schnell und schmerzvoll merken, dass es unmöglich ist, auch nur 3 Zeilen davon zu lesen, ohne nicht nach einem leider zumeist fehlenden Anmerkungsapparat zu schreien. Jean-Paul schichtet Bild auf Bild, Anspielung auf Anspielung für alle erdenklichen Gewehrsleute der Bibliotheken aller Zeiten an, so dass man über dem Staunen ob der Fremdheit eines Satzes schon lange den vorherigen vergessen hat. Und man darf die Satiren vergangener Zeiten nicht unbedingt an dem messen, was wir heute von Magazinen wie Titanic oder Charlie Hebdo kennen, oder etwa von Wiglaf Droste oder den Spoken-Word-Satirikern von heute, die meistens als Kabarettisten segeln. In einer Zeit, in der in den meisten Winkeln der Erde an Presse- und Zensurfreiheit nicht zu denken war und eine überscharfe Attacke auf Regierende und Missstände unter Umständen nicht nur den Verlust des Druckwerkes bedeuten konnte, zieht sich die Satire gerne auf den menschlichen Aspekt der Schwächen mit allenfalls behutsam allgemeinen Ausflügen ins verleichende Tagesgeschäft. Man kritisiert Moden und Eitelkeiten, Kollegen und Lehrmeinungen, auch der Adel wird verspottet, aber bitte keine lebenden Namen. Jean-Paul zerrt ein ganzes Naturalienkabinett ans Licht, um praktisch die gesamte, risikoarm zu beschreibende Welt durchs ins Lächerliche ziehen zu bessern. Doch gerade uns Lesern der Gegenwart nimmt das oft die Chance auf einen Erkenntnisgewinn oder auch nur Lacher. Ein wenig ist es mit den Teufelssatiren wie mit den Beiträgen der Internetseite der Postillon, wo die eigentliche Pointe meist bereits im Titel verborgen ist und der darunter stehende Text mehr als Kür denn als Pflicht erscheint. Jean-Paul schreibt etwa darüber: Der Edelmann nebst seinem kalten Fieber und die Untertanen nebst ihren kalten Häusern. Brief über die Unentbehrlichkeit unzähliger Taufzeugen. Würde man nicht vielen Missbräuchen der belletristischen Rezensionen steuern, wenn kein anderer ein Buch rezensieren dürfte als der, der es selbst gemacht? Vorschlag. Der Mensch ist entweder ein lebendiger Bienenstock oder auch ein lebendiges Feldmausloch. Der Schweinskopf als Buswecker. Nutzen der Elektrizität für das Christentum. Ob die Schamhaftigkeit ohne Augengläser völlig bestehen könne? Hinter all diesen Überschriften verbergen sich durchaus gescheite, amüsante, haarsträubende wie spalterische Betrachtungen, Sie sind halt nur in ein Übermaß an Gelehrsamkeit eingebunden, wie in ein Fettpanzer. Zudem ist der schreiberische Gang des Twents Jean-Paul zuweilen noch etwas schwankend. Wollte sich einer jedoch die Mühe machen und sich durch nur eine dieser Satiren ein Bild von Zeit, Gattung wie Autor machen, meine Empfehlung wäre: Einfältige, aber gut gemeinte Biografie einer neuen Frau von bloßem Holz. Um es vorweg zu sagen, wollte heute jemand versuchen, diese Geschichte in ein sprachlich erneuertes Gewand gekleidet dem Publikum als Lesestoff anzubieten, er sähe sich vermutlich den wütendsten Protesten nicht nur der meisten Frauen ausgesetzt, nein, es gäbe vermutlich auch Stimmen, die den Autor einer selbstredend wohlmeinenden Untersuchung auf mögliche psychopathologische Störungen ausgesetzt sehen wollten. Denn wirklich ist neben allen zeitgeistigen, bis hin zu Phipps Asmussen fortgeführten Klischees über Frauen wie Beautywahn und Verschwendungssucht, Kommunikationsüberfreude und Neigung zur Esoterik ein latent sadistischer Zug an dieser Geschichte, wenn Jean-Paul minutiös die Zusammenfügung der einzelnen Gliedmaßen beschreibt, die fast den 30 Jahre später erscheinenden Frankenstein von Mary Shelley vorwegnehmen. Der Erzähler wählt als Korpus eine alte Mosesfigur aus einer Kirche, Gender und Sakrileg, bekleidet sie mit der abgezogenen Oberhaut einer Dame, die sich laut Montaigne davon einen helleren Teint erhofft hatte, schweigende Lämmer, unterspritzt ihr bläuliches Wachs auf das die so sichtbaren Adern wie bei den adeligen Damen von der Zartheit ihres Teints sprächen, lobt die Vorteile einer hölzernen Nase, da so die Kosten der von Damen so geschätzten Tabaksschnupferei entfielen, und so arbeitet er sich Stück für Stück durch den weiblich hölzernen Organismus, um so am Ende eine preiswerte, allzeit kooperative Gattin, eine Art kollagierte Love Doll zu haben. Das alles ist haarsträubend grotesk und politisch unkorrekt geschrieben, wobei zu Jean-Pauls Ehrenrettung gesagt werden muss: Ein Frauenhasser ist er nie gewesen. Doch ähnlich wie Thomas Mann zuweilen halb tranceartige Passagen unterlaufen, in denen seine meisterhaft routinierte Gehrock-Prosa plötzlich einen unverhüllt homoerotischen Zug annimmt, so lassen sich an Jean-Paul Holzweiblein die Nöte erahnen, die ihn als bankrotten, unverheirateten jungen Mann umgetrieben haben müssen. Alles dies ist, wie nun mehrfach erwähnt, sonderbar und unverständlich geschrieben und von einer Strandlektüre so weit entfernt wie Bayreuth von Hawaii. Es möge jedoch zum Beispiel dienen, wie einer der allergrößten unserer Halbvergessenen einmal das schreiberische Laufen gelernt hat. Jean-Paul Friedrich Richter, Ehre seinem Andenken. Na, Girls, klingelt's bei euch? Also, ich bin Professor Dr. Hartmut Eisenbart. Und das ist meine Zwillingsschwester Magdalena Meisendraht. Hi, und das sind unsere besten und engsten Freundinnen. Hartmut Eisenbart. Hallo. Hi. Magdalena Meisendraht. Tach. Magdalena Meisendraht. Herzlich willkommen. Magdalena Meisendraht. Angenehm. Hallo. Und unsere Cousine Magdalena Eisenbart. Muss man die kennen? Eisenbart und Meisendraht mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart und Magdalena Meisendraht. Es ist gut. Eisenbart und Meisendraht melden sich zurück. Wir haben jetzt gerade ein bisschen was Lustiges gehört. Herr Eisenbart, haben Sie sich schon mit diesem Sänger, Dancehall, oder? Jean-Paul heißt der gute Mann. Das wird oft falsch ausgesprochen, wie Sie schon sagen. Es gibt einen Sänger, der sich Jean-Paul nennt, aber dessen Lyrik natürlich weit hinten ansteht, wenn man die beiden Schriftsteller vergleicht. Ja, okay. Ich habe mich mit Jean-Paul schon beschäftigt. Ich habe auch Sieben Käse gelesen. Und da gab es noch einen Roman, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Es waren wohl doch schon so viele Bücher, die ich gelesen habe in meinem langen, langen Leben. Sie haben bestimmt viele Bücher zu Hause. Ja. Wie viele ungefähr? Kleine Randanekdote. Gerda hat mir mal zum Weihnachtsfest einen Reader geschenkt. Das ist ein kleiner Apparat. Ein Lesegerät. Genau, ein Lesegerät so einer Firma, die ganz schlechte Produkte verkauft, aber auch gute Produkte, also auch Bücher haben die, ich weiß jetzt nicht mehr genau, es ist irgendwas im Internet, die haben auch so einen Reader, hat die, also ein Lesegerät? Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das hat sie mir mal geschenkt und hat natürlich direkt sie hat gedacht, sie macht mir damit eine große Freude. Sie hat es dann zurückgeschickt, da musste sie auch das Haus nicht verlassen. Also, es war so eine kleine Nebenanekdote. Sie hat gemeint, da könnte ich meine ganzen Bücher draufpacken. Ich habe das für einen groben Unfug gehalten und deswegen haben wir das Teufelszeug schnell wieder zurückgeschickt in die Abgründe, aus denen das gekommen ist. In den Schlund hinein. Ja. Ich muss schon sagen, ihre Ausführungen, also da, ich bin ja schon erstaunt. Da bleibt einem ja das Lachen im Halse stecken. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dinge, die man nicht versteht. Ja. Was verstehen Sie nicht? Sagen Sie doch mal, was ist die größte Fragezeichen auf der Welt für Sie momentan? Ja, also ich frage mich zum Beispiel, braucht's das, dass der Bundeskanzler von einer Frau gestellt wird zum Beispiel? Da stelle ich mir schon die Frage. Die Frau stellt den Bundeskanzler? Ja. Was heißt das? Also einstellen, reichen, oder? In dem Amt des Bundeskanzlers. Ach so. Es heißt ja schon Kanzler. Ach so. Ja. Aber das muss man doch gendern. Na, das vielleicht hier in Ihrem Sender. Ha. Ja, da habe ich mir jetzt nochmal einen kleinen Scherz erlaubt. Ich mag sowas. Mhm. Ich finde das toll. Ja gut, für einen Mann meiner Generation, wie gesagt, 34 geboren. Ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr der knackigste Junge auf dem Spielplatz, aber für uns ist es unverständlich, dass da eine Frau Bundeskanzler ist. Also ich bin mir da nicht so sicher, aber wir hatten ja schon zu Beginn ein kleines, einen ausgiebigen Diskurs über diese Materie. Auch deswegen bin ich ganz froh, dass in Amerika nicht die Frau gewonnen hat. Gut, dieser Trump ist natürlich, der geht natürlich nicht, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, aber ein anderer Mann hätte, glaube ich, schon einen besseren Job gemacht. Auch ein sehr viel schlechterer Mann hätte einen besseren Job gemacht als diese Frau. Huiuiui, Sie stellen aber Thesen auf. Ja, Huiuiui. Da muss man aber schon echt aufpassen, was man sagt in dieser Zeit. Sie sind sehr... Sie kommen aus einer anderen Zeit. Ja, ich komme aus einer anderen Zeit. Dinge werden erklärt von unserem nächsten Beitrag. Wir haben jetzt was für die Kinder dabei, ne? weil es soll ja eine Sendung für die ganze Familie sein, Eisenbad und Meißendraht, kann man auch im Kreise der Familie, man zündet sich eine kleine Kerze an, macht die Dose Duftspray auf, stellt sie daneben. Vielleicht gibt es dann einen schönen Geruch im Raum. Der Vater lüftet sein Hemd, öffnet die Hose, lässt quasi den Abend hinter sich. Die Frau schaut zu, wie das Kind das Radioempfangsgerät hochdreht. Dann gibt es einen Stromschlag. Alles fliegt auseinander und man hört Eisenbad und Meißendraht. Die senden das Magazin für Eigenart. Und deswegen jetzt für die Kinder haben wir so nochmal 2 Minuten eingeplant, damit die auch was zum Nachdenken haben. Von dem Künstler, von Literaturduo Martin Schulz, habe ich das richtig? Ja, richtig. Sie waren Kurator für diesen Beitrag. Aus welcher Ecke kommt dieser Beitrag zu uns geschwommen? Das ist ein expressionistisches Kinderprogramm aus dem Jahr 2018, also es ist ganz, ganz frisch. Das Künstlerduo ist gut, deswegen habe ich mich für dieses Stück ausgesprochen und ich bin sehr stolz, dass es heute hier laufen darf. Denn hier, ich sag mal, für die Kinder soll auch was dabei sein. Ist aber auch für die Erwachsenen gut. Natürlich. Also das soll ja ein gutes Kinderprogramm, soll ja im Idealfall für alle Altersgruppen gleichsam gedeihlich sein. Ja, also ich schalte da meistens weg, wenn die Kinder was gucken. Hier dieses Dschungelcamp und Topmodels und das ist nichts mehr für einen Herrn gesetzten Alters. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber das beste Kinderprogramm ist für alle Altersklassen, zumindest mit mittlerem Schulabschluss. Ja, man sollte schon ein bisschen Bildung mitbringen, auch als Kind, ne? Also man sollte schon sich mal über das Grundsätzliche Gedanken gemacht haben. Ich weiß nicht, was wird denn, welche Reizworte werden dann jetzt hier vorausgesetzt? Existenzialismus. Wenn man da schon mal was... Ja, sicherlich. Vielleicht auch. Ach, wisst ihr was, liebe Kinder? Ach, stimmt, ich habe hier noch so eine Dose mitbekommen mit Vokabeln, die wir jetzt verwenden sollen für die Kinder. Liebe Kinder steht da drauf zum Beispiel. Okay. Noch einen anderen Zettel. Liebe Kinder. Toll. Also, liebe Kinder... Hört euch jetzt das mal an. Ja, wir haben vorhin schon über Tiere geredet. Ja. Jetzt sprechen zwei Tiere selber, ergreifen jetzt selbst das Wort. Es ist nicht ein Leguan und ein Schnabeltier, sondern hört doch mal selber rein. Liebe Kinder, liebe Buben und liebe Mädels. Hallo, wir sind Bernie, Dominik und Wilson. Wir sind eine Giraffe und ein Faultier. Bernie kackt jeden Tag. Wilson nur einmal die Woche. Böse Menschen sagen, wir sind unsichtbar. Dabei sind die nur blind. Wir verstehen so vieles nicht. Zum Beispiel, warum hat man eigentlich mit alten Bäumen mehr Mitleid als mit jungen Bäumen, aber mit jungen Menschen, die gefällt werden, mehr Mitleid als mit alten? Du... Sag mal, sind Soldatinnen eigentlich die besseren Mörderinnen? Wir wissen die Antwort. Aber ihr müsst selber drauf kommen. Hey, du, was hat Gott eigentlich vor der Erschaffung der Welt gemacht? Wir wissen die Antwort. Stimmt doch gar nicht. Sag mal, weinen Fische eigentlich Luftblasen? Ich weiß die Antwort, aber ich sag's nicht. Nee, ihr müsst selber drauf kommen. Warum gibt es so wenig Liebe auf der Welt? Sag mal, warum fressen eigentlich Tauben keine Hunde? Wir wissen's, aber wir sagen es nicht. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Du, können Igel bei Eichhörnchen überwintern? Wir wissen die Antwort. Aber wir sagen es nicht. Ihr müsst selber draufkommen. Edge. Mm-hmm. Ja. Ja. So, jetzt können wir endlich die Kinder können jetzt wieder abschalten. Mhm. Ah nee, Quatsch, der Vater sitzt ja noch auf dem Sofa und will das weiterhören. Nicht abschalten, Kinder. Sonst setzt eine gehörige Tracht Prügel. Und das ist auch... Herr Eisenbart. So. Was? Man schlägt doch keine Kinder. Ich wurde auch geschlagen. Man schlägt doch keine Kinder. Ich wurde auch geschlagen, doch. Nein. Naja. Vielleicht das Ziegen, sieht man ja, was Ziegenkinder wird, vielleicht. Ja. Also so kleine Ziegen kann man schlagen. Oder ja. kleine Kätzchen. Ja, aber doch aber keine Menschen. Nein. Auch so ein, nein, so Herr Eisenbart. Unflätiger Knabe, wenn der da... Ach, Herr Eisenbart. Da lasse ich gar nicht mit mir reden. Schauen Sie mich an. Ich bin auch... Mein Vater hat mich grün und blau geschlagen, hatte mich durch die Straßen getrieben mit der Mistforke und hat mir immer mit dem stumpfen Ende von der Mistforke auf den Kopf gehauen. Und ich musste immer weiterrennen zur Belustigung vom ganzen Dorf. Das hätte man fast nicht geglaubt, wenn man sie so anschaut. Und aus mir ist auch was geworden. Ich habe eine eigene Radiosendung. Ich aber auch. Ich habe ein aus dem Zyklus geschriebene Gemälde, ein Gedicht zu einem Landschaftsstillleben mitgebracht. Das klingt prätentiös, aber ich möchte mir das trotzdem anhören. Es hat auch einen Titel diesmal. Der Titel lautet Kuhsee, 140 mal 190 Zentimeter, 1989. Kuhsee, 140 mal 190 Zentimeter, 1989. Plätscher, plätscher. Dümpel, dümpel, zisch. Chirp, chirp. Mama, ich will ein Eis. Tröpfel, tröpfel, dümpel, dümpel. Chirp, chirp, chirp, chirp, chirp, chirp, chirp. Rausch. Ach, Schätzchen. Wir haben noch ein Eis in der Gefriertruhe. Warte, bis wir zu Hause sind. Dann kriegst du schönes Marzipaneis von Weihnachten noch. Tröpfel, Tröpfel, Dümpel, zisch, surr, Dümpel, Dümpel, Rausch, Brumm, Chirp, Klatsch, Dümpel, Plätscher. Ach, Menno, Flen, Flen, Dümpel, zisch, Brumm, Huhu, Chirp, Dümpel, Klatsch. Herr Eisenbart? Sind Sie fertig? Ja. Gut. Manchmal tut auch Ruhe im Radio ganz gut. Absolut. Es darf nur nicht zu lange sein, denn sonst denken die Leute, sie haben das Radio ausgemacht und dann wollen sie es einstellen und dann ist es aus und sie denken sich, vielleicht ist das Radio kaputt und sie werfen das Radio weg. Aber manche Menschen lassen das Radio auch den ganzen Tag laufen und für die gibt es gar keine Option, dass das Radio aus ist. Die denken halt, die Fratzen da, die unflätigen Knabenbengel haben es ausgemacht. Und dann gehen sie hin, schalten es aus und denken, es ist an und dann nehmen sie es und werfen es in die Toilette, wo es dann unten so einen großen Radioberg gibt und der macht dann die ganze Kanalisation in New York kaputt. Wenn er nicht vorher von Leguanen aufgefressen wird, das ist immer noch eine Option. Jetzt wird es aber ganz absurd, Frau Meisendraht. Aber ist das Absurde jetzt nicht auch ganz absurd. Literatur? Das ist mir ein bisschen zu absurd. Wir wollen hier eine Literatursendung machen und nicht uns irgendwelche Sachen über Radiofressende Leguane ausdenken. Aber Sie sitzen ja auch ziemlich schief da auf Ihrem Stuhl. Ja, weil jetzt muss ich das aber schon auch Rücken mal sagen. Hab. Ich bin 84. Sie haben den ganzen Tag. Ich bin 84. Übermorgen werde ich 84. Ach, das tut mir leid. Ja, da darf man ruhig mal so da sitzen. Aber ich habe immer noch eine sehr, sehr gesunde Haltung. Das wurde uns damals eingeprügelt, ich sag mal eingeprügelt, im wahrsten Sinne des Wortes eingeprügelt. So, aber jetzt ist die Frage, steht doch im Raum. Die Frage, haben Sie noch was dabei? Ja, ich habe meine Tabakpfeife dabei, aber das wurde mir verboten, die anzuzünden. Vielleicht verboten, ja. Vielleicht verboten. Ich habe tatsächlich noch etwas dabei. Eigentlich, also es, der Valentinstag ist ja jetzt ins Land gezogen. Finde ich eine völlig unnötige, dumme Erfindung der Rosenindustrie, die an diesem Tag wahrscheinlich einen Jahresumsatz an Rosen absetzen kann. Das ist wirklich völlig unnötig gemacht und dass jeder erzählt mir irgendwelche dummdreisten Geschichten über einen Valentinstag. Aber der Valentin war doch kein Rosenverkäufer. Nein, das war ein Heiliger der römisch-katholischen Kirche. Das war ein Heide. Das ist ein, der hat, als es verboten war, christlich getraut zu werden, hat er heimlich Paare bei sich in der Wohnung getraut und ist dafür mit dem Tod bestraft worden. Das ist ein römisch-katholischer Heiliger. Dem wurde dann ja auch die Haut von dem Fleisch gezogen. Das ist eine ganz unappetitliche Geschichte. Er hat dann geschrien. Kinder. Und seitdem ist der Schrei des Valentin. Ja. Wir haben ja auch noch Tonbandaufnahmen von damals. Ja. Soll ich es kurz einspielen? Okay. Aua! Also. Das nur mal für Sie als Hintergrund. Ich kann hier auf den Knopf drücken und dann habe ich das alles da. Das ist so unerfreulich, dass ich mir wünsche, Sie würden nie wieder auf diesen Knopf drücken. Wir haben auch noch schöne Aufnahmen, die was mit dem Valentinstag zu tun haben, diesem schrecklichen, erfundenen Feiertag der Rosenindustrie. Wir haben einen Text über die Liebe dabei von einer Künstlerin aus Berlin. Sie heißt Daphne Elfenbein und sie erzählt, wie sie die Liebe gefunden hat. Wie ich am Brandenburger Tor die Liebe fand. Wer sich in diesen Tagen DNA-sequenzierter In-vitro-Fertilisation noch nach Liebe sehnt, weil die Jagd nach Anerkennung und Selbstverwirklichung doch irgendwie müde macht, sollte nach Berlin zum Brandenburger Tor kommen. Denn dort steht Mickey Maus mit roten Hosen und schwarzem Frack und breitet die Arme aus. Und das tut sie ohne Unterschied, fast wie der liebe Gott höchst selbst. Und wer ihr dann noch 2 Euro in die behandschuhte Pfote drückt, der wird mal wieder so richtig umarmt und geknuddelt. Münze um Münze steckt das Disney-Monster in den großen Hosensack. Ihr solltet unbedingt jemanden dabei haben, der das Ganze filmt, sonst glaubt es euch keiner. Es ist Liebe, könnt ihr dann unter das Facebook-Video schreiben und ordentlich Likes kassieren. Überhaupt ist das Brandenburger Tor ein Ort der Sympathie und der Völkerverständigung. Ein großer Braunbär auf 2 Beinen treibt dort sein friedliches Unwesen. US- und Sowjetflaggen werden geschwenkt, ein paar französische Gebirgsjäger stehen herum in Fäscheruniform und lassen auf trainierte Waden blicken. Der Belagerungszustand ist als Dauerzustand in die Geschichte eingegangen. Drum werden hier am Brandenburger Tor den ganzen Tag lang sehr erfolgreich Träume verkauft. Schön bunt, zwischen Luftballons, Mickey Maus und Sektausschank. 15 Euro zum Beispiel kostet es, wenn ein Reiseführer einer Menschentraube erklärt, dass sie jetzt gerade das Brandenburger Tor sehen. Es sei bei einem größeren Scharmützel ramponiert worden, habe lange Zeit zwischen den Mauern gestanden und sei kürzlich schick renoviert worden. Eine Busladung Spanier im Freizeitdress, den Familienschmuck um den Hals und die Kamera im Anschlag hört andächtig zu. Und? Bei all der historischen Dauerbelagerung aus Liebe, wem gehört jetzt das Brandenburger Tor? Richtig, schließlich heißt Starbucks ja auch nicht Sterntaler. Auch wenn du Tourismus mit Nachhaltigkeit pflegst, ist für dich gesorgt am Brandenburger Tor. Für 28 Cent darfst du 1 Minute lang Elektroauto fahren. Gewissen beruhigt? Nein? Dann eben 2 Minuten, dann sind wir bei 56 Cent. Billiger ist es dann schon, bei den Sterntalern pinkeln zu gehen. Dafür legst du der Klofrau im Keller von Starbucks 50 Cent in die Porzellanschale. Oben stehen sie Schlange, bis der Kaffee kalt wird. Die Klofrau trällert ein Liedchen und legt ein Plastikblümchen in die eben geleerte Porzellanschale. Nach Feierabend leistet auch sie sich noch eine Umarmung bei Mickey Maus. Wer aber wirklich ein gutes Werk tun will, der unterschreibe die Petition der Taubstummen und lege den armen, taubstummen Mädchen, die da scharenweise auf dem Pariser Platz die Touristen anhauen, auch noch 2 Euro in die zarte Kinderhand. Ich hoffe, ihr habt eure Geldbörsen sicher hinter einem Reißverschluss verstaut. Wem so viel Nächstenliebe dann doch zu kostspielig ist, der macht sich am besten schnell davon. Entweder in einer Alt-Berliner Pferdekutsche, auf einem Biermobil, einem Segway-Wägelchen oder einer Rikscha. Gerade verlässt ein 2-jähriges Kind, dessen Vater ein Reagenzglas ist, auf seinem Laufrad den Platz. Es trainiert schon fleißig für spätere Hamsterjahre. Ach, das Leben ist schön. Und auch ich gehe mir jetzt bei KDW eine Mickey-Maus-Uniform kaufen. Denn bei 2 Euro pro Umarmung und 100 Umarmungen pro Tag, was für ein Einkommen. Und noch gemeinnützig dazu. Ach, die Liebe. Danke. Okay, also Berlin und Liebe. Berlin war ja mal völlig unbedeutend. Ja. Wie konnte es passieren? Wo sind wir in der Gesellschaft falsch abgebogen, dass Berlin auf einmal so ein Stellenwert auch Wert, auch gerade in der Literatur hat? Ja, sicherlich. Alfred Döblin hat da sein Nötigstes getan, um den Leuten Berlin weniger schmackhaft zu machen, indem er Berlin-Alexanderplatz geschrieben hat. Ein wirklich langweiliges, ödes Buch. Die einzige Adaption davon, die man sich angucken kann, die angenehm ist, ist eine zweiminütige Zusammenfassung von einem YouTuber, der, glaube ich, weiß nicht, Sami Slimani oder irgendjemand hat das Buch auf Wikipedia zusammengelesen und hat dann ein zweiminütiges Tutorial gemacht. Sowas kann man sich angucken. Die Leute haben damals das Buch gehasst. Die hassen es heute noch völlig zu Recht. Da muss man auch mal ganz deutlich werden. Butter dieser in die Franz Fische. Biberkopf. Bitte? Butter in die Fische rein machen. Ich würde jetzt mal darüber hinwegsehen, was sie für blöde Sachen in meinen tollen Monolog reinquatschen. Zu dem Thema Franz Biberkopf ist er wirklich ein hochprimitiver Mensch. Es macht keinen Spaß, ihm zuzugucken. Da empfehle ich schon eher so Lektüren wie zum Beispiel Bamberg, eine Stadt gibt auf, zum Beispiel. Na, auf jeden Fall, Döblin hat alles versucht, um diesen Berliner Siegeszug zu verhindern, aber dann ist die Mauer gefallen und dann wurde unser Bundestag eben von Bonn, eine sehr schöne Stadt bei Düsseldorf, die wenigsten kennen sie noch aus den Nachrichten, aber bei uns ging es damals immer so, Tagesthemen, Tagesschau am Abend, es macht Gong und das erste Wort war immer, guten Abend, Bonn. Und dann wurde Bonn abgerissen, leider, von dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der hat Bonn dem Erdboden gleichgemacht und hat gesagt, Berlin wäre schöner, obwohl er aus der Pfalz kommt, einem völlig gottlosen Fleckchen Erde. Und seitdem ist Berlin im Mittelpunkt der Welt. Alle gehen nur nach Berlin, alle wollen in Berlin studieren, alle wollen Künstler werden in Berlin, alle wollen in Berlin was machen, aber eigentlich ist Berlin nur ein Produkt von Helmut Kohl und dafür sollte man ihn nachträglich jetzt exhumieren und, weiß nicht, innen vielleicht ins Londoner Museum stellen, hinter eine Glaswand. Ja. Aufrecht. Wo man für 5 Pfund hingehen kann und ihm eine Ohrfeige geben kann. Das aber er steht doch hinter einer Glaswand, damit es nicht riecht. Ja, du musst um die Glaswand rumgehen. Ah, das hätte ich beim Fettberg mal machen sollen. Ja. Danke, Herr Eisenbart. Ja. Sie geben Tipps. Mach ich. Wände durchlaufen mit Herrn Hubert, nee. Hartmund Kevin Hartmund Eisenbart. Danke. Bitteschön. Das nächste Mal schreibe ich Ihnen meinen Namen nochmal auf, damit Sie es auch hinbekommen. Ja, und das ist ja auch ein wunderbares Schlusswort für unsere Sendung. Wollen Sie noch, die letzte Ehre gebührt Ihnen, haben Sie noch ein kleines Gedichtlein vielleicht, das Sie jetzt hier spontan, ganz spontan aufsagen könnten, so als Gute-Nacht-Hupferl für unsere ZuhörerInnen? Ja. Bitte. Also ein schöner, kleiner, kurzer, knackiger Beitrag ist mein letzter Text, mein 20-seitiges Epos über, das kommt, glaube ich, nächstes Mal dran, das schaffen wir nicht mehr in der Zeit. Ich lese ein Gedicht von Klaus Grad aus, es heißt Spieß Deutsche Preziosen 2, den Untertitel Der Gartenzwerg. O, der du da den Garten uns behütest, Magnolien, die Gurken und den Kohl. Wie häufig hat Frau Mieze hier geschmutzt, die schauerliche Wachtel gar gebrütet, und dennoch hältst du Wache, brav und wohl. Von dir wird jeglicher Gefahr getrutzt. Am Rande der Rabatten ist dein Hafen, mit klarem Aug und apfelroten Backen, bewachst du alle Früchte, wenn sie schlafen. Für Bohnen und für hilflose Tomaten, den Kürbis gar, die adipöse Bär, setzt du dich ein mit blutdurstigem Spaten. Wie häufig kam Herr Teckel her, zu kacken, und ohrenwehend floh davon nunmehr. Du hältst den Buckel hin für Rübe und Blüte, als treuster deiner Freunde liegt voll Schwere dein Bart, der deinen Wanst so sanft umdeckt, wie tausend wollene Kissen bester Güte. Hast Krieg getrotzt und Nachbars giftger Schere, die alle Trage mordlustig ersteckt. Das Rot von reifen Kirschen schmückt's Barett, trotz Regenwetter, Hunden oder Bären, und ist wie durch ein Wunder noch komplett. Wenn, abgestraft vom Chefe heim wir kehren und sehen die Geborgenheit, die Warme, stehst freilich wieder du vor unserer Tür. Dann schließt du uns in deine kalten Arme und küsst uns auf die Stirn, wer weiß wofür. Stehst auch noch 120 Jahre hier. O, lieber Gartenzwerg, wir danken dir. Vielen Dank, Herr Eisenbart. Bitte. Es gibt noch ein Postskriptum, das der Autor mir hier hinterlassen hat. Das soll ich noch mitlesen, hat er gemeint. Darf ich? Jetzt aber schnell. Ein Männlein steht vor meines Hauses Flor. Es trägt ein Mützlein ganz aus rotem Gips. Es schwingt sein Säckchen, was hat es wohl vor? Ich denke, es will mich hauen mit ein Schnips. Hörmlecker. So, danke, Herr Eisenbart. Bitte, Frau Meisendraht, es hat mir Freude bereitet, in diesem Studio zu sein. Ich war auch sehr froh, dass ich im Studio war hier. Sie waren auch da, das stimmt. Ich habe Lust und Laune, gerne dieses Projekt fortzusetzen, im nächsten Monat vielleicht. Ja, liebe ZuhörerInnen, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen eine gute Nachtruhe. Sie können das Radiogerät jetzt dann ausschalten. Sie können es aber auch anlassen, zum Beispiel um nachts, wenn alles schläft und der Hund vom Nachbarn wieder jault, das Dezibel-Level hochzuhalten, sodass man dann doch schlafen kann. Andere wiederum lieben es, das Radio möglichst leise zu stellen, bis man fast nichts mehr hört, und dann nachts im Bett zu liegen und nachzulauschen, ob man denn noch was hört. Und dann entstehen oft lustige Verwechslungen in den Wörtern, wenn jemand im Radio spricht und das so leise ist, dass man alles falsch versteht. Das als kleiner Gedankenanstoß. Wir sagen bei den Amerikanern, wir sagen Food for Thought. Wollte ich noch mit auf den Weg geben und bedanke mich, und nächstes Mal dann auch gern begrüße ich Sie auch wieder. Ich mache mir jetzt noch Pilzragout und freue mich auf meine Couch. Lass dich verwandeln vom Wind der Zerstörung. Die Hoffnung ist ein Bullauge auf hoher See. Nur im Märchen bist du im Auge des Sturms. Kann sein, du kriegst nasse Füße. Ein paar Erwartungen blättern ab wie nasser Putz. Erkenntnisblitze schießen Löcher in die Fenster. Das Wasser steht dir an den Hüften und du weißt, hier ist nichts mehr zu retten. Zwei Fischköpfe abgeschnitten und weiß, ein arabischer Ast ziemlich dünn, ein Gebirge, worin das Wasser aufwärts fließt. Alles ist möglich, wo Blinde die Blinden führen. Und du vertraust, dass sie den Weg schon wissen. Wenn dir also die Ohren schmerzen vom Pfeifen des eisigen Winds, sorge dich nicht. Wenn deine Knochen biegen wie Stämme im Sturm, sorge dich nicht. Wenn Böen dich auseinanderreißen, sorge dich nicht. Sieh zu, dass du dich neu zusammensetzt. Vertrau niemand. Schon gar nicht denen, die immer Antworten haben. Dass dein Körper Grenzen hat, erkennst du an deiner Haut. Deine Nerven machen die Musik dazu. Besser du hörst hin, in deinen beiden Ohren wurzelt die Hoffnung. Sonst hätte man sie nämlich bei deiner Geburt mit Deckeln verschlossen. Das hast du lange genug getan. Männchen machen, Pirouetten drehen, die Goldkrone aufsetzen. Für wen? Märchenhaft schön bist du im Spiegel der Schöpfung und nirgendwo sonst. Schau hin, du siehst es mit geschlossenen Augen. Und gerade dann. Nicht der Schmerz ist die Gabe, sondern die Demut hindurchzugehen, bis alle Masken gefallen sind. Sie haben ihren Tanz zu Ende getanzt, mit dir am Wickel. Mach einen Fundusverkauf. Gibt immer Leute, die sie noch brauchen. Liebe und Licht aus dem Supermarkt der Träume. Nichts bringt dich mehr in die Realität als nasse Füße. Ja, die Mülleimer rauchten, als die Sonne sank. Und du warst der erste Mensch auf diesem Planeten, der dich mit tödlicher Kälte umfing. War es Atem oder Eis, das zuerst in deine Lungen drang? Oft ist es ein Segen, gefühllos zu sein. Doch jetzt ist genug. Und du verlässt das Netz der Träume mit seinen bunten Bildchen von Liebe und Licht. Danke. Straße war.